Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 429 an Schiller. 21. Februar. Jedem, der mittwochs oder sonnabends früh in mein Zimmer kommt, wird auf die Finger gesehen, ob er nicht einen Brief von Ihnen bringe, und da ich heute dieses ersehnte Frühstück entbehren musste, so hat mir ein blaues Kuvert am Abend desto mehr Freude gemacht. Unsern Schweden, den Sie trefflich geschildert haben, habe ich noch morgen zu bleiben beredet. Unsere Frauen in Weimar bedürfen gar sehr solcher fremden Erscheinungen, und ich mag Ihnen, da Sie sonst so wenig Vergnügen haben, dergleichen gerne gönnen. Gewiss sind diese Naturen sehr wünschenswert, weil sie zur affirmativen Seite gehören und doch immer Talente in der Welt supponieren müssen, wenn ihr Talent gelten soll. Ich kann nicht ausdrücken, wie sehr ich hoffe, die Resultate ihrer Arbeiten zu sehen und mich mit ihnen über so vieles zu unterhalten. Hätten mich die Stuttgarter nicht ohne Antwort gelassen, so daß ich über Thurés Ankunft ungewiß wäre, so hätte ich schon vor einigen Tagen zu Ihnen kommen können. Ich erinnere mich kaum, was ich heute früh über den rationellen Empirism schrieb. Mir scheint es aber, als wenn er auf seinem höchsten Punkte auch nur kritisch werden könnte. Er muß gewisse Vorstellungsarten nebeneinander stehen lassen, ohne dass er sich untersteht, eine auszuschließen oder eine über das Gebiet der andern auszubreiten. In der ganzen Geschichte der Farbenlehre scheint mir dies der Fehler, dass man die drei Einteilungen nicht machen wollte und dass man die empirischen Enunziationen, die auf eine Abteilung der Erfahrungen passten, auf die andere ausdehnen wollte, da denn zuletzt nichts mehr passte. Ebenso scheint es mir mit Ideen zu sein, die man aus dem Reiche des Denkens in das Erfahrungsreich hinüberbringt. Sie passen auch nur auf einen Teil der Phänomene, und ich möchte sagen, die Natur ist deswegen unergründlich, weil sie nicht ein Mensch begreifen kann, obgleich die ganze Menschheit sie wohl begreifen könnte. Weil aber die liebe Menschheit niemals beisammen ist, so hat die Natur gut Spiel, sich vor unseren Augen zu verstecken. In Schellings Ideen habe ich wieder etwas gelesen, und es ist immer merkwürdig, sich mit ihm zu unterhalten, doch glaube ich zu finden, dass er das, was den Vorstellungsarten, die er in Gang bringen möchte, widerspricht, gar bedächtig verschweigt. Und was habe ich denn an einer Idee, die mich nötigt, meinen Vorrat von Phänomenen zu verkümmern? Von der anderen Seite sind die Mathematiker, welche ungeheure Vorteile haben, der Natur zu Leibe zu gehen, auch oft in dem Falle, das Interessanteste zu tuschen. Ein alter Hofgärtner pflegte zu sagen, die Natur lässt sich wohl forcieren, aber nicht zwingen, und alles, was wir theoretisch gegen sie vornehmen, sind Approximationen, bei denen die Bescheidenheit nicht genug zu empfehlen ist. Es war mir neulich sehr interessant, Lamberts Photometrie durchzugehen, der wirklich liebenswürdig erscheint, indem er seinen Gegenstand für unerreichbar erklärt und zugleich die äußerste Mühe anwendet, ihm beizukommen. Das soll nun alles, besonders wenn ich meine Arbeit erst vorlegen kann, zu den besten Gesprächen Anlass geben. So weit war ich am Mittwoch gekommen, was ich gestern diktierte, hat gar keine Gestalt, und doch soll dies Blatt heut Abend zu Ihnen. Die Herrschaft ist nach Gotha. Diesen ganzen ruhigen Tag habe ich mit neuen Bibliothekseinrichtungen zugebracht, wobei noch nichts gewonnen ist, als was ich von selbst verstünde. Leben Sie recht wohl und erfreuen mich Mittwoch wieder mit einem Briefe, Weimar am 25. Februar 1798. G.